Zitat: Jedes Lebewesen auf dieser Welt führt von Geburt an in mehr oder weniger harter Form einen Kampf ums Dasein. Mit meiner Familie gehöre ich der nächstgrößeren biokulturellen Einheit an, dem Volk, in meinem Falle dem deutschen Volk. Das Volk muss eine Willenskraft entwickeln, um die Erhaltung seiner Mitglieder zu gewährleisten. Denn keinem Volk ist von vornherein ein bestimmtes Recht gegeben. So braucht zum Beispiel jedes Volk Raum zum Leben. Dieser Raum muss jedoch erkämpft werden. Zitat Ende. Diese Zeilen, die wie aus Hitlers Mein Kampf klingen, schrieb Möhrig 1977 in der September-Ausgabe der rechtsextremen Zeitschrift Nation Europa. In dem Artikel Jugend im Volk, heimattreue Jugendarbeit definierte er die Ziele dieser Jugendgruppe. Zitat: So haben wir uns für zwei Grundbegriffe entschieden, die uns und unsere Arbeit prägen, die bündische und die weltanschauliche Tätigkeit. Beides zusammen erst ist uns ein Garant dafür, dass wahre Persönlichkeiten in unseren Reihen heranwachsen. Zitat Ende. Möhrig gelang es offenbar auch, seine politischen Ideen seinen Kindern und deren Ehepartnern weiterzugeben, wie er stolz im Landhaus Adlon verkündete, zu dem eben auch Roland Hartwig geladen war. Offenbar schlägt hinter dem weißen Hemd des sich moderat gebenden ehemaligen Syndikus schon länger ein braunes Herz. Mit der Teilnahme von Hartwig gab es auf der Veranstaltung also eine direkte Verbindung in den AfD-Vorstand. Hartwig übernahm nicht nur zwischenzeitlich die Moderation und stellte ein rechtsextremes Influencer-Projekt des Sohnes von Möhrig vor, sondern er versprach auch, dass der AfD-Vorstand dessen Projekt unterstützen werde. Zudem lobte er das Buch von Martin Sellner, Regime Change von Rechts, das die Grundlage für den Masterplan bildete. Und auch das Influencer-Projekt fügt sich in diesen Plan. Über die sozialen Medien will der völkische Ideologe Sellner die Menschen beeinflussen. Auf Plattformen wie Instagram, YouTube oder TikTok sind Influencer mit einer teilweise millionenstarken Anhängerschaft wichtige Multiplikatoren, wie wir im Laufe des Hörbuches noch zeigen werden. Die erkennbare Nähe der Rechtsextremen zur AfD ist für die Partei gefährlich. Drei ostdeutsche Landesverbände, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, sowie die Jugendorganisation Junge Alternative, JA, bewerten die Verfassungsämter schon als gesichert rechtsextrem und sie stehen damit unter Beobachtung. Das will die Bundespartei verhindern. Deshalb will sie nicht mit dem immer stärker werdenden rechtsextremen Lager in Verbindung gebracht werden. Die Aussagen auf der Veranstaltung im Landhaus in der Nähe von Potsdam zur Remigration von nicht assimilierten Staatsbürgern über maßgeschneiderte Gesetze und Anpassungsdruck als Jahrzehnteprojekt sind daher heikel. Sie widersprechen den offiziellen Verlautbarungen der AfD.